Plötzlich schwiegen alle. Es war merkwürdig. »Nun gut«, schloss Ilja Petrowitsch. »Wir halten Sie nicht auf.« Raskolnikow ging hinaus. Er konnte noch hören, wie nach seinem Fortgang plötzlich ein lebhaftes Gespräch begann, in dem am lautesten die fragende Stimme von Nikodim Fomitsch hervortrat. Auf der Straße kam er ganz zu sich. »Eine Hausdurchsuchung. Hausdurchsuchung. Sie werden sofort eine Hausdurchsuchung bei mir vornehmen«, wiederholte er vor sich hin, indem er sich beeilte, nach Hause zu kommen. »Die Räuber. Sie haben Verdacht geschöpft.« Wieder erfasste ihn vom Kopf bis zu den Füßen die Angst von vorhin. »Wie, wenn die Hausdurchsuchung schon vorgenommen ist? Wie, wenn ich sie jetzt schon bei mir antreffe?« Aber da ist er schon in seinem Zimmer. Nichts und niemand. Niemand war da gewesen. Sogar Nastassja hatte nichts angerührt. Aber mein Gott, wie konnte er nur vorhin all diese Sachen in dem Loch liegen lassen? Er stürzte zu dem Winkel, steckte die Hand unter die Tapete und begann, die Sachen hervorzuholen und in die Taschen zu stecken. Im Ganzen waren es 8 Stück, 2 kleine Schachteln mit Ohrgehängen oder etwas Ähnlichem. Er sah nicht genau nach. Dann 4 kleine Etuis aus Saffian. Eine Kette war nur in Zeitungspapier eingewickelt. Und es war da noch etwas in Zeitungspapier, anscheinend ein Orden. Er steckte alles in die verschiedenen Taschen, in die Manteltaschen und in die übrig gebliebene rechte Hosentasche und gab sich Mühe, die Sachen so zu verteilen, dass von außen nichts zu merken war. Den Beutel nahm er gleichfalls mit. Dann verließ er das Zimmer und ließ diesmal die Tür weit offen stehen. Er ging schnell und mit festen Schritten, und obgleich er sich vollkommen zerschlagen fühlte, war sein Bewusstsein doch klar. Er fürchtete eine Verfolgung, fürchtete, dass in einer halben Stunde, in einer Viertelstunde vielleicht schon der Befehl gegeben wurde, ihn zu beobachten. Also musste er um jeden Preis, ehe es zu spät war, alles beiseite schaffen. Er musste damit fertig werden, solange ihm noch ein letzter Rest an Kraft und noch einigermaßen klarer Verstand verblieben. Wohin aber damit gehen? Das war längst entschieden. Alles in den Kanal werfen, die Spuren verwischen, und damit ist die Sache dann abgetan. So hatte er noch in der Nacht im Fieber beschlossen, in den Augenblicken, wo er entsann sich dessen genau, ein paar Mal versucht hatte, aufzustehen und fortzugehen. Schnell, schnell und alles wegwerfen. Aber das Wegwerfen erwies sich als eine sehr schwierige Aufgabe.